Kapitel 12 Hirsch, Zahn, Kind. Die Ausgräber um Andreas Siegel hatten sich an die neu entdeckte Grube gemacht, die nur einen Meter entfernt gegenüber der mutmaßlichen Schamanin lag. Bald stellten sie fest, dort lag kein kompletter Rothirsch, sondern offenbar allein dessen Geweih mit dem Schädelansatz. Ganz ähnlich, wie das bei dem Rehgeweih der Fall war, das die Schamanin ins Grab begleitet hatte. Schnittspuren zeigten, dass Menschen das Fleisch vom Knochen entfernt hatten, auch schien das Geweih absichtlich an den Enden eingekürzt. Der Erhaltungszustand war deutlich schlechter als der des eigentlichen Grabes. Keksartig wird es der Konservator Heiko Breuer auf den Punkt bringen. Das lag daran, dass das Geweih nicht so tief bestattet war. Es befand sich nur knapp unter dem Pflughorizont, jenem Bereich, der durch Landwirtschaft gestört wird. Tatsächlich schien das Geweih in mehrere Teile zerbrochen zu sein. Die Archäozoologin Carola Oehlschlegel bestätigte bei einer Begutachtung der noch nicht völlig freigelegten Fragmente, dass es sich um einen Rothirsch gehandelt hatte, den sie auf ein Alter von 12 bis 16 Jahren schätzte. Ein kapitaler Hirsch. Die erste C14-Altersdatierung lieferte leider keine Ergebnisse. Da das Geweih noch im Sediment ruhte, konnte nur an der oben liegenden Schädelplatte eine Probe genommen werden. Diese aber enthielt kein Kollagen mehr. Bei dem Erhaltungszustand war das keine große Überraschung. Doch allein der direkte Bezug überzeugte selbst Skeptiker. Hirsch und Schamanin blickten sich geradezu in die Augen. Das konnte kein Zufall sein. Handelte es sich, um Laszlo Wajda anzuführen, um ihr tierisches alter Ego, den Seelenträger der Schamanin? In der Tat sprach ein zweiter Umstand für eine Beziehung zwischen unserer Heldin und dem Hirsch. Das Geweih ähnelte sehr jenen Funden, die als Hirschmasken interpretiert werden. Sie stammen alle aus dem Mesolithikum, waren aber meist ein, zwei Jahrtausende älter als unser Fund. Am berühmtesten sind die aus dem an der englischen Ostküste gelegenen Starkar, die zwischen 1949 und 1951 vom Archäologen Graham Clark unternommenen Ausgrabungen revolutionierten das damalige Bild des Mesolithikums. Sein Zeitgenosse Gordon Child hatte dieses noch als einen Zustand hilfloser Barbarei charakterisiert. Das veränderten die Ausgrabungen Clarks.